Hallo liebe Huxilla-Freunde zur 26. Folge von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Heute liegt so gut wie kein Schnee mehr hier. Und trotzdem sitzen wir wie immer in unserem Studio und wie immer bei mir ist natürlich meine... Ich dachte, du sagst jetzt stilles Kämmerlein. Nein, so still ist es ja bei uns gar nicht. Und wie immer bei mir heute wieder meine reizende Frau Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexa nahm ein anderes Mikrofon. Und aufgrund eines... ja, sehr fruchtreichen Dialogs in unserem Forum haben wir heute die Aufnahme erweitert durch Videotelefonie. Und ich kann Alexa jetzt das erste Mal seit dieser einen Testaufnahme sehen, während wir Huxilla aufnehmen. Das sieht ganz schön witzig aus gerade. Ja, wir wissen noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir probieren das einfach. Jetzt siehst du auch übrigens gerade, dass ich wieder von einer Skeptikerin attackiert werde. Ja, sehr erstaunlich. Okay, kommen wir mal auf die Sendung zurück. Es handelt sich heute um die vorletzte Sendung von Huxilla. In diesem Jahr, wieder eine kleine Pause, um euch ein bisschen zu ärgern. Alexa und ich haben uns überlegt, dass wir uns eine 14-tägige Winterpause gönnen werden. Das heißt, wir werden heute noch eine Sendung machen und am kommenden Sonntag und danach wird erstmal 14 Tage Pause sein. Das hat auch was damit zu tun, dass wir unser weiteres Projekt dann an den Start bringen werden. Wer uns auf Facebook oder Twitter inzwischen schon begleitet, der weiß es. Ab dem 9. Januar werden wir eine englischsprachige Version von Huxilla parallel zur deutschen veröffentlichen. Wir nennen das für uns etwas hochtrabend, aber damit wir selber es unterscheiden können, Huxilla International. Und also am 9. Januar wird dann sowohl eine neue deutsche Folge von Huxilla als auch die erste Folge von Huxilla in englischer Sprache erscheinen. Nur für euch da draußen, die jetzt sagen, oh, ich kann kein Englisch oder so, den deutschen Fans entgeht nichts. Wir werden in der englischsprachigen Variante Themen, die wir schon bearbeitet haben, noch einmal aufbereiten, werden das natürlich etwas aktualisieren, vielleicht durch das eine oder andere, was im Forum gekommen ist, aber das habt ihr dann ja auch im Forum gelesen. Und insofern wird der englische Podcast, der englischsprachige Podcast immer ein bisschen hinter dem Deutschen herhängen und ihr kriegt von uns die Themen immer als allererste sozusagen unterbreitet. Und bis wir das alles auf den Weg gebracht haben, dazu gehört ja auch, dass wir nochmal einen englischsprachigen Bereich bei uns im Forum einbauen wollen und so, und da wollen wir uns ein bisschen Zeit für lassen. Und deswegen eine kleine Pause und für uns auch mal eine Pause zum Durchschnaufen. Deswegen 14 Tage Pause, aber erstmal heute eine Folge und nächste Woche noch eine Folge. Und da habt ihr erstmal noch ein bisschen was zu hören natürlich. Was wollen wir heute noch loswerden? Muss man gerade auf meinen Zettel gucken. Genau, wir sind inzwischen alle, ich habe das letzte Woche noch so ein bisschen abgetan, aber auch ich habe es jetzt geschafft, irgendwie mir meinen Twitter-Account zu geben. Und man muss allerdings sagen, dass Alexa ein bisschen mehr twittert, als ich das tue. Ne? Da bist du, glaube ich, etwas aktiver. Ich bin internetsüchtig, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Also seit wir diese Handymaschinen haben, mit denen man ja das alles irgendwie zeitgleich machen kann, wird Alexa immer süchtiger, was diese Kommunikation zu bringt. Aber ihr könnt uns natürlich ein bisschen mehr folgen und wenn ich Zeit habe, twitter ich auch und habe auch Twitter an Facebook gekoppelt und habe auf dem PC TweetDeck und kann theoretisch auf allen Ebenen zeitgleich. Man muss nur dazu kommen. Letzter Punkt in der Einleitung, über das wir heute noch sprechen wollen, das Thema ist nochmal die Lebensformen, die ja jetzt gefunden worden sind von NASA-Forschern, die Arsen in ihren Stoffwechsel eingebaut haben und so ganz wasserdicht sind diese Befunde offensichtlich doch noch nicht. Es gibt jetzt nochmal einige Aussagen, das war gerade eine Katze, die irgendwie an die Kerze gehen wollte. Ja. Einige Aussagen von Wissenschaftlern, die sagen, dass die Beweisführung der NASA-Forscher vielleicht doch nicht so ganz wasserdicht war. Und Alex, du hast dir auch einen Artikel durchgelesen, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also, wo das Problem liegt. Diese Pressekonferenz am 2. Dezember war es, glaube ich, in der bekannt gegeben wurde, dass man am Mono Lake ein Bakterium gefunden hätte, das ein statt eines Phosphataufbaus in der DNA einen Arsenaufbau vorweist, hat eine Diskussion ausgelöst und diese Diskussion ist auch noch nicht abgeschlossen. Es hat jetzt im Nachgang einige Kritik am Versuchsaufbau bei der NASA gegeben. Kernpunkt ist wohl der, dass eine DNA, die sich aus Arsen aufbauen würde, sich sehr schnell im Wasser lösen würde und die DNA in Wasser zu lösen ist beim Versuchsaufbau essentiell bei der Untersuchung von DNA und eine phosphatbasierte DNA würde sich eben nicht so schnell auflösen. Anscheinend hat sie sich nicht so schnell aufgelöst. Und das hat jetzt allerlei Fragen aufgeworfen. Und zwar unter anderem die Frage eben, ob dieses Arsen, was da gefunden worden ist, nicht vielleicht nur eine Anreicherung war oder ähnliches, oder eine Verunreinigung oder einen anderen Hinweis hat, und ob diese DNA tatsächlich arsenbasiert ist. Hm. Wir werden das ein bisschen weiter verfolgen, euch da vielleicht auf dem Laufenden halten. Anscheinend kann man das ganz gut auf ScienceBlog verfolgen, diese ganze Diskussion. Und wer das machen möchte, kann das natürlich auch sowieso schon im Internet tun. Genau, und wir werden im nächsten Jahr, das können wir schon mal versprechen, sowieso nochmal eine Folge zu außerirdischem Leben machen und auch zu außerirdischem Leben im Sonnensystem. Das hatten wir schon angekündigt und bis dahin wird sicherlich die Forschungslage noch ein bisschen erweitert sein und dann können wir da noch ein bisschen dezidierter Auskunft zu geben. Abschließend möchte ich noch ganz kurz 2-3 Sätze darüber verlieren und mich bedanken für die neuen Forumszugänge, die fleißig mit uns diskutieren, die Mails, die wir bekommen haben, die Bewertungen, die wir bekommen haben, die vielen Leute, die uns bei Facebook geliked, so sagt man ja neudeutsch, haben. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns damit unterstützt, dass ihr uns da eine Rückmeldung drüber gebt und das finden wir sehr, sehr schön und freuen uns da sehr drüber und das ist so ein bisschen auch der Sprit, der uns immer wieder die Energie gibt, uns hinzusetzen und jede Woche so eine Folge zu recherchieren und aufzunehmen. Das hast du schön gesagt. Und das ist ganz, ganz schön. Und wir werden dann noch ein bisschen mehr darauf eingehen in der sentimentalen Jahresabschlussfolge in der nächsten Woche. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal über zur Story der Woche, die ich sehr, sehr gelungen finde und so ein bisschen, ja, die ist schon ein bisschen gruselig, traurig, gruselig und passt vielleicht so ein bisschen in die Konnotation der Gesamtfolge rein, aber dann überlasse ich dir erstmal das Feld, Alexa, für die Story der Woche. Alles klar. Die Story der Woche. Ja, die Story der Woche hat diesmal den Gruselfaktor und den Tragikfaktor sozusagen. Eine ganz unheimliche und traurige Geschichte über ein Ehepaar, das eine Fernbeziehung führt und dann endlich zusammenziehen möchte. Und der Mann hat in der Stadt, in der die Frau schon wohnt, ein Bewerbungsgespräch und fährt mit dem Zug dorthin. Am späten Nachmittag verunglückt dieser Zug, weil er mit einem Güterzug zusammenstößt. Und die Familie dieses Verunglückten erhält in den darauffolgenden 11 Stunden zahllose Telefonanrufe und jedes Mal, wenn die Familie ans Telefon geht oder einer von dieser Familie ans Telefon geht, dann ist nur statisches Rauschen zu hören. Wenn die Nummer dann zurückgerufen wird, dann geht sie direkt zur Voicebox. Unter anderem sind es die Geschwister, die Eltern und die Verlobte, die diese Anrufe erhalten. Traurigerweise wird der Körper des Verunglückten 12 Stunden nach dem Unfall im Zugwrack entdeckt und die Sanitäter stellen zwei Dinge fest, nämlich einmal, dass der Betreffende sofort beim Aufprall gestorben ist und zum anderen können sie das Telefon nicht finden und trotzdem hat das Telefon sozusagen dazu geführt, dass derjenige entdeckt werden konnte, weil nämlich die Anrufe zurückverfolgt werden konnten, das Handy sozusagen geortet werden konnte und somit der Zug und der Verunglückte im Zug. Genau. Tja, man hat nie rausgefunden, wie diese Anrufe zustande kamen. 35 Stück waren es, ne? Richtig, genau. Ja, ganz traurig. Tja, da macht euch mal Gedanken drüber bis zum Ende der Sendung, ob diese Geschichte eine wahre Geschichte oder nur eine sehr schöne, moderne Sage ist. Der Anruf aus dem Jenseits, genau. Und dann kommen wir jetzt mal zu unserem Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, im Thema der Woche sprechen wir heute über Religion. Das wird jetzt liebe Gemeinde, wir sind heute zusammengekommen. Das wird den einen oder anderen überraschen. Vielleicht mal spiele ich mal ganz kurz mal einen der Choräle dieser Religion mal gerade an. Der ein oder andere wird das vielleicht schon über unsere Facebook-Seite gehört haben. Ja, Ja, der Song. Okay, Scherz beiseite. Von The Prodigy, Voodoo People. Tatsächlich geht es um Voodoo in unserer heutigen Folge und in der Tat dreht es sich damit um eine Religion. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich will ganz kurz noch für all diejenigen, die auf unserer Facebook-Seite die Ankündigung, also die Vorab-Tipps für die heutige Folge gesehen haben und sich gefragt haben, was der Vorspann des James-Bond-Films Live and Let Die, Leben und Sterben lassen, der Paul McCartney-Song, denn mit Voodoo zu tun hat. Natürlich dreht es sich in diesem James-Bond-Film um den Kampf von James Bond gegen einen Voodoo-Priester. Aha. Und das war der verklausulierte Tipp auf das Thema und weil der aber schon ein bisschen sehr abgefahren war, der Tipp, haben wir dann noch das Video und den Song Voodoo People von Prodigy nachgeschoben. Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen erstmal einen multimedialen Aufhänger gemacht und jetzt sollten wir vielleicht mal darüber zu übergehen, über das zu sprechen, was eigentlich Voodoo ist. Und da stößt man zunächst mal auf relativ überraschende Faktoren, ne? Alexa, und Fakten. Ja, genau. Voodoo ist eine Religion, wie du schon so schön gesagt hast, in Benin und auf Haiti sogar eine Staatsreligion. Und weltweit sind es, glaube ich, mehr als 60 Millionen Anhänger dieser Religion, genau, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das sind ja schon Dinge, die irgendwie erstaunen, weil das Bild, das wir natürlich im Kopf haben, wenn wir an Voodoo denken, ist schwarze Magie, Tier- und Menschenopfer, Zombies und Voodoo-Puppen. Genau. Das ist meistens das Einzige, woran wir so denken, wenn wir Voodoo hören. Diese klischeehafte Verpackung in den Medien, in Filmen, in allen möglichen Büchern und so weiter, hat dazu geführt, dass manche ethnologische Seiten, die sich mit dem Thema befassen, sogar unterschieden haben wollen, Voodoo, nämlich als genau diese nicht existierende, klischeehafte, schwarzmagische Praktik von der Voodoo-Religion, einer westafrikanischen Religion, die dann natürlich mit dem Sklavenhandel nach Haiti gekommen ist und auch New Orleans und so weiter. Und die dort auch heute noch praktiziert wird. Genau, also seit dem 4. April 2003 wurde Voodoo offiziell zur Religion in Tahiti erhoben. Und so verrückt wie das klingt, es gibt also tatsächlich Priester und Priesterinnen. In dem Fall gibt es die nämlich die auch. Die sogar Ehen schließen dürfen. Genau, die schließen eben, führen Taufen durch und leiten Begräbnisse. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Wort Voodoo. Das Wort selber leitet sich aus einem Wort der westafrikanischen Phon, also einem Volksstamm dort, für Geist oder Gottheit ab. Und ist also schon ein Mysterium habe ich auch in manchen Quellen gefunden. Also so ganz einig ist man sich, glaube ich, bei der Übersetzung nicht, aber am häufigsten findet man Gottheit zum Beispiel. Genau, also durchaus ein erstmal nicht mystisches oder mystisches schon, aber nicht schwarz-mystisches Wort, so möchte ich das mal sagen. Und ja, Alexa, wie ist denn Voodoo von Afrika nach Haiti und auch nach Amerika gekommen? Ja, das hatte ich vorhin ja schon angedeutet. Dafür verantwortlich ist natürlich der Sklavenhandel. Es war dann natürlich vor allen Dingen auf Haiti, als Haiti französische Kolonie war, verboten, diese Religion auszuüben. 1804 hat dann Haiti die Unabhängigkeit erreicht von Frankreich und hat dann sozusagen auch wieder Voodoo oder Voodoo freigegeben und es wurde dann dort wieder praktiziert. Es hat sich im Laufe der Zeit, haben sich natürlich große Veränderungen ergeben zwischen dieser westafrikanischen Religion und dem, was wir heute unter Voodoo oder Voodoo kennen. Es gibt da islamische Einflüsse, es gibt sehr starke katholische Einflüsse. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass auf Haiti ungefähr 90% der Bewohner angeben, Katholiken zu sein. Gleichzeitig praktiziert aber auch 2/3 der Bevölkerung dort Voodoo. Und das ist ja schon für die Koexistenz ein ganz schlagender Beweis. Also die Einflüsse des Katholizismus auf Voodoo sind immens. Dafür verantwortlich ist unter anderem eine gewisse Marie Leveaux, die diese Einflüsse geltend gemacht hat unter anderem. Sie hat also gesagt, wenn ich schon nicht meine Religion, also Voodoo, praktizieren darf, dann verpacke ich das sozusagen in katholische Rituale und hat dann statt der vielleicht Voodoo-Geister Heiligenbilder aufgestellt und das findet man auch heute noch in der Form. Mhm. Wenn man auf einen Voodoo-Altar schaut, dann findet man als Personifizierung der Loa, der Geister, oft Heiligenbilder. Genau, also die Voodoo-Anhänger glauben an sogenannte Loa, das sind genau. Geister, die in der Tat auch durch den Einfluss des Katholizismus, aber auch schon vorher eben mit Engeln gleichzusetzen sind, vielleicht am ehesten. Und das, was in Haiti und in Amerika mit dem Katholizismus geschehen ist, nämlich so eine Verschmelzung der beiden, ist im Benin zum Beispiel dann eher der Islam auf dem afrikanischen Kontinent, der dort mehr Einfluss in den Voodoo genommen hat, in die Voodoo-Religion. Und somit ist Voodoo so ein bisschen eine Religion, die ja so von zwei Seiten letztendlich beeinflusst wird, aber trotz allem doch auch noch eine eigene Identität bewahrheitet und sich behauptet. Mhm. Genau, es steckt hinter dieser Religion natürlich ein ganz bestimmtes Welt- und Menschenbild. Die Vorstellung des Voodoo hat natürlich zum einen einen Schöpfergott, zum anderen eben diese kleinen Gottheiten, Geister, die wir eben schon angesprochen haben, die sozusagen Mittler zwischen den Menschen und den Gottheiten sind. Menschen, die ein besonderes Leben geführt haben auf der Erde, die können sogar nach ihrem Ableben weiter zu Geistern werden und dann eben genauso verehrt werden in Zeremonien wie die anderen Loa auch. Die Vorstellung reicht dann so weit, dass die Welt sozusagen eine schwimmende Insel ist und um diese Insel herum ist eben diese Welt der Geister. Mhm. Und in den Riten, die man ja so oft findet in Filmen und so weiter, anderen Darstellungen, werden diese Geister beschworen und können sogar sich den Körper eines Menschen, meist ist das ein sozusagen Zögling der Voodoo-Priester, aussuchen und dann in ihn hineinfahren, von ihm also Besitz ergreifen. Und dieser Mensch wird dann auch sein ganzes Auftreten, seine Kleidung und sein Verhalten ändern und wird dann im Rahmen dieser Zeremonie verehrt und ihm mit großem Respekt begegnet. Das ist eine sehr, sehr große Ehre, wenn ein solcher Geist von einem Besitz ergreift. Genau, das ist ja ein zentraler Bestandteil einer, Voodoo-Messe, kann man das so formulieren. Ja. Dann ist er quasi dann tatsächlich, wenn der Geist dann in den Körper eingefahren ist, das ist eben die große Besonderheit. Und darauf legt man es durchaus an, dass dann eben dieser Geist, einfährt, und ich weiß nicht, du hast es glaube ich noch nicht gesagt, es gibt dann ja die Unterscheidung in diese beiden Seelen, Teile sozusagen des Menschen, genau. Also es ist jetzt, muss ich gerade einmal nochmal selber gucken, dass ich die Begrifflichkeit also das verwechsel. Eine ist sozusagen die fleischliche oder quasi der fleischliche Körper besitzt zwei Komponenten, einmal die Geistseele, also die den Gros Bon Ange, das ist der große gute Engel. Genau, der T-Bon Ange ist dann der kleinere, der Seelenteil sozusagen. Ne? Genau. Und jetzt wird es nämlich interessant, als ich versucht habe, mich zu informieren, was während dieser Voodoo-Gottesdienste, kann man schon fast sagen, passiert. Da habe ich in einigen Quellen gefunden, dass es der Gros Bon Ange ist, der den Körper verlässt und dann sozusagen einem Loa Platz macht. In anderen Quellen ist es aber der andere Teil, nämlich der T-Bon Ange, der sozusagen dann frei umherwandelt und dem Geist eben Platz macht, damit er von den Menschen Besitz ergreifen kann. Also da ist sich sozusagen anscheinend auch die ethnologische Forschung nicht ganz einig. Mhm. Das ist ja auch ein großes Problem, da ja die Voodoo-Priester und die Voodoo-Gemeinschaft ja auch eine sehr geheimniskrämerische, so würde man es vielleicht salopp formulieren, Gemeinschaft ist. Also ein Ethnologe hat natürlich kaum Chancen, nach Haiti zu fahren und zu sagen, jetzt klärt mich mal über all eure Bräuche auf. Das ist eben sehr viel mit Magieglauben besetzt und wir reden aber im Moment immer noch von positiver, ich will nicht sagen weißer Magie, weil das schon mal so... Also, von Magie natürlich besetzt und die Priester wollen auch nicht und Priesterinnen... Heil- und Schutzzauber sind es schon wieder. Genau. Und die wollen halt eben auch nicht, dass man ihnen sozusagen in die Karten schaut, wenn man das mal salopp formuliert. Und das macht es sehr, sehr schwierig und die Voodoo-Gemeinschaft ist eine sehr in sich geschlossene Gemeinschaft, was es dann eben schwierig macht, konkrete Aussagen zu finden und insofern ist das schwierig, dahinter zu kommen. Was natürlich unabhängig davon, ob jetzt der kleinere oder der größere Teil der Seele den Körper verlässt, was natürlich dahinter steckt, sind natürlich so Meditationsriten, die da stattfinden, die dann eben für einen Wissenschaftler heute zu einer Art Trance-Zustand führen und das erklärt dann eben diese, in Anführungsstrichen, Besessenheit des denjenigen, in den dann eben ein Loa einfährt. Ansonsten gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten sogar, wenn man sich das betrachtet, zwischen dem Voodoo-Glauben und dem Katholizismus. Alex hatte das schon angedeutet. Also wenn man es mal zusammenfasst, da hattest du ja eine schöne Seite Religious Tolerance mal rausgesucht. Mhm. Beide glauben an eine ein übergeordnetes Wesen. Die Loa ähneln den christlichen Heiligen oder Engeln sozusagen. Beide Glaubensrichtungen glauben an ein Leben nach dem Tode. Bei beiden gibt es ein Akt im Rahmen einer Zeremonie. In dem Fall beim Voodoo, das haben wir noch nicht gesagt, werden auch Tiere geopfert, rituell. Also insofern, bei uns ist es ja, dass der Katholizismus, ich sag bei uns, wir sind ja gar keine Katholiken, im Katholizismus ist es eben das Abendmahl mit dem Blute von Jesu, also dem Rotwein. Und beide glauben an unsichtbare böse Geister und Dämonen. Daran glaubt tatsächlich auch der Katholizismus. Und jeder hat und auch so eine Art Schutzheiligen sozusagen. Genau. Das gibt's auch in beiden Glaubensrichtungen. Beim Voodoo heißt das Mete, Master of the Head, sag mal, Mete so. Und bei den Christen ist es dann letztendlich der Schutzheilige. Genau. Also das sind schon einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Religionen. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich vor den Lautsprechern sitzen und werdet sagen, das ist irgendwie alles gar nicht das, was ich mir unter Voodoo vorgestellt habe. Ich kenne das irgendwie ein bisschen anders. Und vielleicht sollen wir mal nach diesen Fakten der religiösen Ausübung, soweit wir die beurteilen können, mal jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Alexa, warum denn gerade bei uns Voodoo ja nicht als normale Religion erst zunächst verstanden wird, sondern da ganz andere Konnotationen geweckt werden? Ja, ist natürlich die Frage immer, was setzt sich an Informationen über eine Religionsgruppe in der breiten Bevölkerung durch? Was ist reißerisch genug, um sich da sozusagen in den Gedanken festzusetzen? An einigen Stellen wird behauptet, dass ein Buch von 1884 dafür verantwortlich ist, dass wir Voodoo heute so in so einem schrecklichen Licht sehen. Da ist ein gewisser S. St. John der Autor und er hat ein Buch geschrieben, Haiti or the Black Republic. Wie gesagt, im Jahre 1884. Und wenn man sich anschaut, wann das geschrieben worden ist, dann sind natürlich auch die Hintergedanken sonnenklar. Es war natürlich ganz klare Absicht, diese Religion auch zu verunglimpfen, könnte ich mir gut vorstellen, und in einem schlechten Licht darzustellen, als Gegenteil des Katholizismus hinzustellen. Und im Zuge dieser Idee wurde dann dem Voodoo alles Mögliche angedichtet. Es sei eine böse Religion, in der schwarze Magie betrieben wird, Menschenopfer, Kannibalismus, sonstige garstige Dinge. Und das sind dann leider so die Sachen, die sich irgendwie durchgesetzt haben und bis heute noch in den Hinterköpfen der Menschen herumspuken. Genau. Wenn man sich anschaut, dass erst seit den 1950er Jahren überhaupt Ethnologen diese Untersuchungen angestellt haben über Voodoo, dann verwundert einen das nicht, dass das noch nachwirkt. Genau, wir müssen jetzt, denke ich mal, zwei Aspekte rausnehmen. Also natürlich Negativpropaganda gegen andere Glaubensrichtungen und natürlich bei Tieropfern, wo Blut fließt, sind auch Übertreibungen schnell bei der Hand, dass die Wilden dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Menschen geopfert und verzehrt haben. Kannibalismus wurde ja dem Voodoo auch vorgeworfen und das waren die Wilden aus Afrika, denen ja das gerne unterstellt wurde und das wurde benutzt, das hast du aber schon gesagt. Nein, was natürlich breit bekannt ist, sind Zombies und Voodoo-Puppen. Das ist ja nun wirklich das, was so heutzutage, wenn man am Voodoo denkt, sofort geweckt wird als als das, was einen durch den Kopf schießt. Und es hat tatsächlich auch mal jemanden gegeben, also Zombies, für alle, die es nicht kennen, Zombies sollen zunächst einmal Verstorbene sein, die wieder zum Leben erweckt werden, allerdings durch einen Voodoo-Priester. Durch einen Voodoo-Priester, genau, und allerdings ohne ihre Seele, sodass sie also diesem Voodoo-Priester aufs Wort gehorchen. und eben keinerlei inneren Antrieb und eigenen Willen und eigene Seele, wenn man denn so möchte, mehr haben und eben für Sklavenarbeit und schwere körperliche Arbeit verwendet wurden oder um Aufträge auszuführen. Das ist grundsätzlich erstmal das, was unter dem Zombie im Voodoo, da gibt es diese Idee, tatsächlich verstanden wurde. Aber was wir heute unter dem Zombie verstehen, sind eher die prototypischen Zombies ohne Verstand, kaum zu stoppen, und vor allen Dingen fressen sie andere Menschen auf. Und dieses Bild entstammt eigentlich dem Film von 1968, Night of the Living Dead. Den ich nie gesehen habe, aber laut meiner Mutter ist er wirklich extrem heftig gewesen. Genau. Und heute die Generation PlayStation, so möchte ich sie mal nennen, kennt natürlich Resident Evil, die zahllosen Verfilmungen, die es darüber gibt, und zahllosen Computerspiele. Und das ist sozusagen der Zombie, den wir so kennen, den es aber im Voodoo selber so nicht gibt, sondern tatsächlich für einen Film erfunden worden ist und sich dann so weitergepflanzt hat. Das ist eine ähnliche Geschichte wie damals bei den Vampiren, genau. Wo sich der Prototyp des Vampires dann auch irgendwann mit Dracula dann irgendwann mal durchgesetzt hat mit einem Roman. Vorher war es ein anderes Bild. Und das ist bei den Zombies genauso. Es gibt immer mal wieder in den Medien auch Berichte über Forscher, die angeblich herausgefunden haben, wie es zu diesen Zombies kommt und das erklären wollen. Und sie erklären es folgendermaßen, nämlich dadurch, dass eine Mischung von einmal Tetrodotoxin verwendet wird, um jemanden quasi nahezu tot zu kriegen. Dieses Gift, Tetrodotoxin, ist das Gift, was im Kugelfisch, im Fugu enthalten ist. Also sehr, sehr tödlich, und wenn man das vorsichtig administriert, kann das dazu führen, dass jemand also nahtot ist oder scheintot, so muss man das formulieren. Ja, manche Quellen sagen, dass das mit Juckpulver vermischt wird und dann irgendwie demjenigen auf den Körper geblasen wird und der das dann durch Jucken irgendwie in die Haut bringt. Genau, und dann gibt es ein zweites Mittel, was dann hinterher verwendet wird. Das soll Datura sein. Und das ist also der Stechapfel letztendlich oder als Stechapfel-Derivate, die verwendet werden als halluzinogene Stoffe, die dann letztendlich dann einen vorher scheinbar Scheintoten unter Drogen setzen, ihm Halluzinationen verpassen und durch eine Art fast hypnotischen Einfluss dann des Voodoo-Priesters dazu führen sollen, dass die dann wie Zombies hypnotisiert, nachdem sie tot waren, für alle Umstehenden wieder auferstehen und dann als gehirnlose Wesen durch die Gegend laufen. Vielleicht sollte man an der Stelle kurz noch sagen, dass nicht alle Voodoo-Priester überhaupt dazu einwilligen, solche Praktiken, die ihnen danach gesagt werden, vorzunehmen. Wir haben auch noch gar nicht erwähnt, wie die Priester allgemein genannt werden. Mhm. Also es gibt Voodoo-Priester, die Hungan genannt werden. Davon abzusetzen sind die Priester, die sich auch nicht gegen schwarze Magie verschließen, die sogenannten Bokor. Bei weiblichen Voodoo-Priesterinnen macht man da keinen Unterschied, die sind insgesamt als Mambo bekannt. Genau, und der Bokor ist eben der schwarze Magier im Voodoo, der sowas macht. Ganz kurz, obwohl diese Erklärung, die ich jetzt gerade geliefert habe, relativ wissenschaftlich klingt, gibt es dafür eigentlich keine Belege, dass das wirklich gemacht wird. Und dieses Tetrodotoxin ist wirklich sehr, sehr giftig. Und das so zu dosieren, dass jemand nur scheintot ist, ist relativ schwierig hinzubekommen. Es mag vielleicht mal den einen oder anderen Fall gegeben haben, wo das so gelaufen ist. Aber als grundlegendes Muster halte ich das eher für zweifelhaft. Vielleicht tatsächlich Halluzinogene, die jemanden gegeben werden mit einer Art hypnotischen Einfluss oder einer Trance irgendwie, der zum Zombie wird. Aber das ist eben nochmal eine andere Geschichte als das, was wir heute unter Zombies verstehen und unter den Horrorfilmen Zombies, so wie wir sie kennen. Und das ist vielleicht auch eher so eine, du hattest noch so einen Artikel gefunden, Alexa, so eine mehr philosophische Frage des Zombies auch, ne? Da hast du ja noch einen Artikel gefunden. Vielleicht willst du den ganz kurz so in drei Worten nochmal zusammenfassen, weil ich das nochmal ganz spannend fand und weil das nochmal diesen Zombie ein bisschen anders beleuchtet. Ja, wobei ich also sagen muss, ich fand das eher dahin abzielend, um zu beschreiben, was überhaupt Bewusstsein ist. Mhm. Der ganze Artikel beschäftigt sich eigentlich mit der Frage, gibt es ein Wesen, das quasi einem sich bewusst seienden menschlichen Wesen bis aufs Haar gleicht und trotzdem ein willenloser Zombie sein kann. Das ist mehr so eine philosophische Betrachtung, wie du schon gesagt hast. Und es geht sogar so weit, dass dieser angebliche Zombie sich dann dessen bewusst sei, dass er irgendwie die Seele vom Körper trennen will oder das schon getan hat. Und weil ja dann noch Bewusstsein da ist, weil er ja im philosophischen Sinne noch ein Selbstbewusstsein hat, kann er dann kein Zombie sein. Also ich fand diesen Artikel für unsere eigentliche Fragestellung ein bisschen unzureichend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ja eigentlich eher der Frage nachgehen wollen, gibt es im Voodoo wirklich eine Praktik, wo Voodoo-Anhänger von anderen Anhängern dieser Religion versklavt werden, quasi scheintot gemacht werden, dann von einem Priester wieder aufgeweckt werden und auch mittels körperlicher Bedrohung so lange davon überzeugt werden, dass sie ein Zombie sind, bis sie dann eben willenlos agieren, sich unterordnen und dann niedere Arbeiten verrichten. Wenn man jemanden in Haiti zum Beispiel befragen würde, dann hat natürlich jeder Angst, dass sowas passiert und im Volksglauben ist das auch durchaus lebendig, diese Vorstellung. Fragt man dann aber nach ganz konkreten Fällen, so werden die Antworten dann schon ein bisschen zögerlicher und es ist die Frage, wie oft solche Fälle überhaupt aufgetreten sind. Ja, ich glaube doch, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Geschichte, um vielleicht gewisse Moralaspekte aufrechtzuerhalten oder so. Also wenn du nicht dich vernünftig verhältst, in Anführungsstrichen, dann macht dich ein Bokor zum Zombie und dann bist du dein Leben sozusagen los. Und dann, vielleicht ist das rote so ein bisschen daher auch so eine Warte sozusagen. Genau. Ja, also jetzt haben wir schon über Besessenheit gesprochen, jetzt haben wir über Zombies gesprochen, jetzt bleiben noch die Voodoo-Puppen, ne? Ja. Willst du da mal ein bisschen was zu sagen zu den Voodoo-Puppen? Also man muss sich erstmal von der Vorstellung verabschieden, dass im Voodoo täglich nur noch irgendwie schwarze Magie praktiziert wird und Voodoo-Puppen ausschließlich dafür verwendet werden, um andere Leute zu verfluchen und ihnen irgendwie Schaden an Leib und Seele zuzufügen. Es gibt tatsächlich solche Puppen, die in Ritualen eine Rolle spielen. Allerdings geht es, wie wir eingangs erwähnt haben, hier viel mehr um Schutz und Heilzauber. Also die größte Aufgabe, die solche Voodoo-Priester eben haben, ist das Abwehren von Krankheiten zum Beispiel. Und da spielen eben auch solche Puppen eine große Rolle. Das heißt, man führt gewisse Rituale durch an diesen Puppen als Repräsentanten des Kranken zum Beispiel und hofft dann im Prinzip auf Heilung des Patienten. Das hat aber wenig damit zu tun, mit dem, was wir heute kennen, nämlich steche ich irgendwem eine Nadel irgendwie in eine Voodoo-Puppe, dann wird er an der Stelle fürchterliche Schmerzen erleiden. Das sind dann mehr so populäre Vorstellungen, die sich irgendwie schon festgesetzt haben. Und etwas Ähnliches gab es ja auch bei uns in Europa, ne? Wie die Voodoo-Puppen, genau. Ne? Das sind die. In so Europa, die, ne? Beziehungsweise auch in unseren Territorien im späten Mittelalter gab es sogenannte Atzmänner. Das sind eben auch kleine Figuren als Repräsentanten eines bestimmten Menschen. Und mit diesen Puppen wurde alles Mögliche vollführt, eben meistens auch, um irgendwie Krankheiten zu heilen oder sonst irgendwelche volksmagischen Praktiken durchzuführen. Da ging es natürlich auch darum, vielleicht mehr Besitz zu erwerben oder vielleicht auch Liebeszauber zu wirken oder andere Dinge. Ja, und das Ganze fällt unter den Begriff der Analogmagie, ne? Ganz genau. Da so was, genau. Was wie im Kleinen, so im Großen, wie im Inneren, so im Äußeren. Das richtig, ist so, das ist eigentlich eine der Grundlagen für magisches Praktizieren überhaupt. Dieses so wie oben, auch hier unten oder so wie im Kleinen, auch im Großen. Wir hatten dieses Thema Analogmagie, wer sich noch erinnert, in der Story der Woche, als es da um diese Geier ging, die in Afrika fast ausgerottet werden, weil die Menschen das Gehirn verzehren, um sich davon hellseherische Fähigkeiten zu erwerben. Das wäre dann sozusagen auch eine Art Analogmagie, weil der Geier ja durch das Fliegen und durch das Beherrschen der Lüfte sozusagen weiter blicken kann. Mhm. Und der Mensch erhofft sich eben auch weiter eine Erweiterung der Sicht sozusagen, wenn er das Gehirn verzehrt. Und wer jetzt sagt, sowas gibt's aber im christlichen Glauben nicht, der, das hattest du ja auch eingangs schon erwähnt, der muss nur mal an die Transsubstantiationslehre gehen, nämlich wenn es daran geht, dass beim Abendmahl der Leib Brot zum Leib Christi wird und der Wein zum Blute Christi. Wenn man so will, unterliegt das eventuell auch analog magischen Vorstellungen. Ja, das wird nämlich gerne vergessen im katholischen Glauben, dass gerade im katholischen Glauben das Abendmahl ja wirklich ein magischer Akt ist, wo dann letztendlich beim Schlagen der Glocke aus dem Wein letztendlich dann das Blut Christi und aus einer Oblate dann der Leib Christi wird. Und das nimmt man, glaube ich, heutzutage in unserer aufgeklärten Welt dann einfach so hin, aber das ist natürlich Magie, die da in der Kirche auch praktiziert wird. Das muss man sich... Auch wenn es anders verpackt wird. Auch wenn es anders verpackt wird, deswegen muss man sich bewusst sein. Ja, Alexa, was nehmen wir jetzt als Fazit mit vom Voodoo-Glauben? Alles Quatsch, was wir unter Voodoo verstehen, das muss man fast schon so sagen, beziehungsweise... Quatsch würde ich nicht unbedingt sagen, es ist nur natürlich wieder sehr überspitzt. Genau, die Einleitung war ja ganz gut, ne? Also Voodoo-Eimer und Voodoon, ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle Differenzierung, die man vornehmen will. Es gibt also zum einen die Religion des Voodoon, sagen wir dann vielleicht auch mal an der Stelle, eine Religion, der 60 Millionen Menschen weltweit folgen. Natürlich viele in Haiti, aber auch in Benin, wir haben es gesagt, in Amerika, New Orleans. Dort gibt es viele Anhänger des Voodoo. Das ist also, oder Voodoon, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, eine Religion, die, wir haben es geschildert, auch viele Übereinstimmungen mit anderen Religionen auch hat. Und das andere, so ein schwarzmagisches Konstrukt vielleicht, wenn man es mal so formulieren will, Voodoo, eine Mischung aus Horrorfilm-Mythen, die den Leuten gut gefallen haben, katholischer Propaganda gegen andere Glaubensrichtungen und dem, was wir Menschen gerne auch gerne mal glauben wollen, weil es schön gruselt und weil es ganz angenehm ist. Und wenn man diese Unterscheidung vornimmt, dann hat man, glaube ich, ein relativ realistisches Bild von Voodoo. Und wir haben geguckt nach Zombies, es gibt sehr viele Berichte über Zombies, aber nichts, was man wirklich ernst nehmen kann, um muss mal zu zitieren, um einen Fall auch in dieser Form mal vernünftig zu schildern. Ja, also man darf das Ganze, das ist alles richtig, was du gesagt hast, natürlich nicht so ganz verharmlosen, denn leider ist in den letzten Wochen Haiti wieder so ein bisschen in die Schlagzeilen gerückt. Nicht nur, weil es wirklich ein gebeuteltes Land ist sozusagen aus vielerlei Gründen, sondern weil es im Zuge der Cholera-Epidemie auch zu regelrechten Hexenverfolgungen gekommen ist, weil sogenannten Schwarzmagiern oder schwarzen Voodoo-Priestern in dem Fall vielleicht vorgeworfen ist, mittels eines Pulvers die Cholera verbreitet zu haben, weil man einfach dieser Epidemie seitens dieser Religion so ohnmächtig gegenübersteht, dass da andere Erklärungsversuche eben scheitern und man dann zu solchen Vorstellungen greift. Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis und es ist auch durch die verschiedenen skeptischen Foren und Blogs gegeistert. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gibst. Also klar, wir können das mit einer gewissen Distanzierung sehen. In Haiti nimmt das gerade wieder Gestalt an und ich glaube, da sind auch einige Frauen gesteinigt worden. Also insofern darf man es sich nicht ganz einfach machen, wichtiger Hinweis. Aber grundsätzlich ist an Voodoon, wenn ich es jetzt mal so sage, gar nicht so viel dran, wie wir meinen. Und wahrscheinlich haben wir jetzt den einen oder anderen wieder etwas desillusioniert, der sagt, oh, schade, hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr von versprochen. Oder er kriegt Lust, selber noch ein bisschen nachzuforschen. Genau. Aber dann haben wir auch wieder unser Ziel erreicht mit unserer Sendung. Und ich würde sagen, dann schließen wir für heute das Thema Voodoo einmal ab. Yep. Denn wir haben ja noch die ominöse Story der Woche aufzuklären, Alexa. Da musst du uns jetzt ja gleich noch sagen, ob das stimmt oder nicht. Ja. Die Auflösung. Ja, hat sich die schreckliche Geschichte mit dem Zugunglück und den Anrufen aus dem Jenseits wirklich so zugetragen oder nicht? Ich muss zugeben, als ich das gelesen habe, da habe ich auch erstmal gedacht, das ist eine Urban Legend. Es hat sich aber tatsächlich in der Form so begeben. Und zwar am 12. September 2008 im San Fernando Valley, als ein Passagierzug mit einem Güterzug zusammengestoßen ist und 135 Leute verletzt wurden und 25 Menschen ums Leben gekommen sind. Der Verstorbene, von dessen Handy diese Anrufe gekommen sind, war ein gewisser Charles E. Peck, der in Van Nuys ein Vorstellungsgespräch hatte und dort auch seine Verlobte besuchen wollte. Und die Familie hat tatsächlich die ganze Nacht über, also in den folgenden 11 Stunden, immer wieder Anrufe bekommen von diesem Handy. Und letzten Endes hat dieses Telefonieren auch dazu geführt, dass der gute Mr. Peck geortet werden konnte, beziehungsweise sein Handy. Und als man ihn in diesem Zugwrack entdeckt hat, wurde tatsächlich festgestellt, dass er sofort beim Aufprall ums Leben gekommen ist und überhaupt keine Möglichkeit hatte, diese Anrufe selber zu tätigen. Die Sanitäter vor Ort haben tatsächlich gesagt, sie konnten zwar das Handy ungefähr orten und damit auch ihn im Zugwrack, aber das Handy selber haben sie wohl nicht gefunden und deswegen konnte auch nicht nachgeprüft werden, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist. Da kann man sich jetzt natürlich sagen, dass irgendwie der Knopf für automatisches Wählen gedrückt worden ist oder sonst wie. Aber so ganz zu erklären ist das bis heute nicht. Die Verlobte hat dann hinterher gesagt, dass ihr und auch der Familie aber diese Anrufe durch diese furchtbare Nacht, als sie nämlich von dem Zugunglück gehört hatten und nicht wussten, ob er lebt oder gestorben ist, geholfen haben, weil sie dann doch irgendwie das Gefühl hatten, dass eine Hoffnung besteht. Leider hat sich diese Hoffnung bloß zerschlagen in dem Moment, wo er entdeckt worden ist. Also eine ganz traurige Geschichte, die tatsächlich so durch die Medien auch gegeistert ist, und zwar belegbar, möchte ich dazu sagen. Aber genau erklären, wie diese Anrufe geschehen konnten, kann man leider nicht. Ja, es muss ja nicht mal alles nur genau eine moderne Sage sein. Es kann ja auch mal etwas unerklärlich sein und durch irgendwelche technischen Fehlfunktionen eines Handys passieren. Genau. Ja, wir kommen zum Ende der Folge und erneut zum Aufruf. Bitte schickt uns Weissagungen, Prophezeiungen für das Jahr 2011, die wir dann im Rahmen unseres großen Wahrsagerchecks am Ende des nächsten Jahres mal auf den Prüfstand stellen können. Ihr könnt natürlich auch selber Prophezeiungen in unser Forum posten. Da ist auch schon ein bisschen was angekommen, aber es kann natürlich immer noch mehr werden. Und überhaupt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, Anmerkungen, Kritik oder sonstige Dinge, schickt uns das bitte an info@huxilla.de. Ihr könnt uns auf Facebook verfolgen, ihr könnt uns auf Twitter folgen und ihr habt jetzt zahllose Möglichkeiten, Huxilla sozusagen auch in euer digitales Leben mit einzubeziehen. Es wäre super, wenn ihr uns mal wieder eine Rezension schreibt oder uns bewertet. Auch das haben einige Leute wieder in dieser Woche gemacht. Danke. Vielen Dank dafür. Und ja, mehr habe ich nicht mehr auf dem Zettel stehen, Alexa. Hast du noch irgendwas? Nein, ich bin gerade voll damit beschäftigt, meine Karton fürs Jahr 2011 zu schreiben, aber ich habe festgestellt, sich sowas auszudenken, ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Aber es kommt was, ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt, so richtig offiziell. Ne? Ja, ich hoffe. Die Visionen sind etwas zäh im Moment und das ist furchtbar anstrengend, aber ich arbeite dran. Genau, Alexa wird nämlich in Anlehnung an die Nostradamus-Folge einige Verse oder einige Prophezeiungen in Versform noch ins Forum einstellen. Das kommt dann auch noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel, da könnt ihr euch drauf freuen. Was sagst du so? Sag ich mal so. Alles, was du machst, führt bei mir zur Freude. So, und jetzt musst du gleich kochen, weil ich krieg langsam Hunger. Also in diesem und ein Bier könntest du auch mal holen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche da draußen. Viel Spaß hoffe ich, dass euch Voodoo gemacht hat. Und wir hören uns nächste Woche nochmal und dann zum letzten Mal in diesem Jahr und dann im Jahr 2011 sogar auf Englisch, wer das denn dann möchte. Erträgt, genau. Da sind wir mal sehr gespannt, wie das alles so wird. Und alles Gute für euch da draußen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Huxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gbut.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brednich und Bernd Hader. Huxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.